Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 473 an Goethe, Jena, den 28. Juni 1798. Die Nachricht, dass der Elpenor von Ihnen sei, hat mich wirklich überrascht. Ich weiß nicht, wie es kam, dass Sie mir gar nicht dabei einfielen. Aber eben weil ich unter bekannten und wahlfähigen Namen keinen dazu wusste, so war ich sehr neugierig auf den Verfasser, denn es gehört zu denen Werken, wo man über den Gegenstand hinweg unmittelbar zu dem Gemüt des Hervorbringenden geführt und getrieben wird. Übrigens ist es für die Geschichte ihres Geistes und seiner Perioden ein schätzbares Dokument, das Sie ja in Ehren halten müssen. Ich freue mich auf den magnetischen Kursus gar sehr. In dem Fischerschen Wörterbuch habe ich gerade über diesen Gegenstand wenig Trost gefunden, da dieser erste Band nicht so weit reicht. Wir wollen dann auch, wenn es Sie nicht zerstreut, über Elektrizität, Galvanism und chemische Dinge uns unterhalten und womöglich Versuche anstellen. Ich will vorläufig dasjenige darüber lesen, was Sie mir raten und was sich bekommen lässt. An Humboldt geht heute mein Brief ab, die Abschrift lege ich bei, soweit sie sein Werk betrifft. Da ich es nicht vor Augen hatte und mir diese Gedankenrichtung überhaupt jetzt etwas fremd und widerstrebend ist, so habe ich nur in Generalibus bleiben können. Sie werden in Ihrem Briefe für das Weitere schon sorgen. Wenn mir Schlegel noch etwas Bedeutendes für den Almanach bestimmen will, so habe ich gar nichts gegen die Einrückung dieser Gelegenheitsverse. Sollen Sie aber sein einziger Beitrag sein, den er nicht einmal ausdrücklich dafür schickt, so könnte es das Ansehen haben, als wenn wir nach allem griffen, was von ihm zu haben ist, und in dieser Not sind wir nicht. Ich habe so wenig honette Behandlung von dieser Familie erfahren, dass ich mich wirklich in Acht nehmen muss, ihnen keine Gelegenheit zu geben, sich bedeutend zu machen. Denn das Wenigste, was ich riskierte, wäre dieses, dass Frau Schlegel jedermann versicherte, ihr Mann arbeite nicht mit an dem Almanach, aber um ihn doch zu haben, hätte ich die zwei gedruckte Gedichte aufgegriffen. Übrigens ist das an Iffland gerichtete gar nicht übel gesagt, obgleich ich lachen musste, dass Schlegel sich nun schon zum zweiten Mal an dem Pygmalion vergreifen musste, von dem er gar nicht loskommen kann. Meyers Vorschlag wegen der Propyläen als Titel lässt sich schon hören, meine Gründe dagegen wissen Sie, und wenn dadurch für die Sache was kann gewonnen werden, so kommen Sie in keine Betrachtung. Leben Sie recht wohl. S.C.H.